bin ich. Im Januar 1792 tritt Danton sein Amt als stellvertretender öffentlicher Ankläger an. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung, wo das geht. Oder schreibt eure Meinung an brüder@wdr.de. Wir antworten garantiert. Und jetzt haben wir noch einen Hörtipp für euch. Die neuesten Bücher, die besten Autoren und Autorinnen. Irgendwie kam ich mir vor wie ein schutzloses Reh, das zur Beute wurde. Moment mal, was haben die, was ich nicht hab? 1 Live Stories. Ich bin Mona Amesian und ich hoffe, ihr habt Bock auf richtig gute Geschichten. Tut mir leid, wenn ich das sagen muss, aber auf der Südhalbkugel sieht der Himmel ganz anders aus. Ich freue mich auf euch. 1 Live.